Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio. Jetzt müsste der Fernsehvorspann auch zu Ende sein. Da seid ihr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Freie Themennacht, offene Talkradio-Show. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf meine erste Anruferin, das ist die Nicole. Und Nicole ist 36 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo Nicole. Nicole schweigt. Nee, es ist schwierig. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ist etwas sehr Schlimmes, Nicole? Es ist eigentlich schon länger her, aber es lässt mich halt einfach nicht los. Ja. Fangen wir einfach irgendwo an. Also wenn ich dann wirklich ganz anfangen muss, dann ist es eigentlich so an der Zeit, dass ich mit 16 Jahren meine Mutter verloren habe. Und bin dann auch von zu Hause weggegangen, weil mein Vater, ja, hat mich verprügelt und das ging nicht mehr. Und dann bin ich halt in eine Mädchenwohngruppe gegangen, habe meine Ausbildung begonnen. Die Mutter ist gestorben. Mhm. Ja. Mhm. Also sie war sehr krank und ich habe eigentlich gedacht, dass es wieder wird. Sie war im Krankenhaus, aber ich habe halt hinterher erfahren, dass es keine Chance mehr gab, so. Mhm. Und ich habe sie Donnerstag das letzte Mal besucht, wollte freitags gehen und bin aber da nicht hin. Und dann kam mein Vater nach Hause und sagte, ja, dass sie halt sehr traurig gewesen wäre, weil ich nicht gekommen bin. Und dann bin ich samstags hin und ja, kam dann ins Zimmer und dann war sie schon tot. Vielleicht gerade ein paar Minuten oder so. Du wolltest weiter erzählen. Du bist dann bin ich halt in eine Wohngruppe für Mädchen gegangen, ja, und habe eine Ausbildung angefangen als Restaurantfachfrau. Mhm. Und es lief auch eigentlich alles ganz gut, bis ich dann einmal spät abends von der Arbeit kam und dieses Haus, in dem wir gewohnt haben, das lag etwas weiter über einen großen Parkplatz und ich war schon fast an der Türe, aber ich habe nicht wirklich viel davon mitbekommen, halt erst wieder, als ich zu mir gekommen bin. Ich habe das auch nie jemandem erzählt, nicht meinen Betreuerinnen da, niemandem. Was ist passiert? Ich bin vergewaltigt worden. Von jemandem, den du kanntest oder von einem Fremden? Nein. Von einem Fremden. Von einem Fremden. Beziehungsweise ich kann es nicht mal so sagen, weil ich habe nichts davon mitbekommen. Da warst du 17. 17. Ja. Mhm. Du hast niemandem etwas erzählt? Nie. Mhm. Bis heute nicht? Vor knapp 2 Jahren habe ich es meinem Mann erzählt. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe versucht, alleine damit fertig zu werden und habe mich in die Arbeit gestürzt. Und irgendwann habe ich dann halt meinen Mann kennengelernt. 1990 war das. Mhm. Und war das ein Glück für dich? War das eine gute Ehe? Also zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, war er halt alles in meinem Leben. Ich hatte ja nichts mehr. Mhm. Und ja, er hat auch eine schlechte Zeit hinter sich gehabt und wir haben uns praktisch gegenseitig Halt gegeben. Ja. Und ich bin dann auch relativ schnell schwanger geworden. Wir haben 1991 dann geheiratet, 2 Monate bevor unser Sohn geboren wurde. Ja. Bist du mit diesem Mann heute noch zusammen? Nein. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? Es wären jetzt, dieses Jahr wären es 19 Jahre gewesen, aber im November 2007 habe ich endgültig einen Schlussstrich gezogen. Und hast dich von ihm getrennt. Warum? Ja, so. Die ersten Jahre waren wunderschön. Wir haben dann noch einen zweiten Sohn bekommen und auch einen dritten. Mhm. Dann bin ich sehr krank geworden. Er hat viel gearbeitet, weil wir hatten halt Träume, wie alle anderen auch, und ein Haus und alles war eigentlich schön bis dahin. Dann bin ich halt krank geworden. Was für eine Erkrankung hattest du? Ich hatte Krebs. Ja. Und er hat keine Zeit gehabt. Ich habe die drei kleinen Jungs gehabt und er hat halt nur gearbeitet. Und Familie habe ich großartig nicht gehabt. Meine Mutter war tot und mein Vater hat es nicht wirklich interessiert. Und das heißt, du warst da sehr enttäuscht von deinem Mann. Ich habe mich total allein gelassen gefühlt, ja. Und habe mir gewünscht, ich hätte meine Mutter bei mir, oder? Ist es noch extremer geworden, dass ihr Streit hattet, dass es Gewalt gab vielleicht? Also das gab es ab und an sowieso mal so zwischendurch, aber jetzt nicht extrem, also eine Ohrfeige oder so. Das gab es schon. Ja. Ja. Und was war denn für dich denn, Nicole, so, ja, ich sag mal so, der letztendliche Entschluss zu gehen? Ist da etwas vorgefallen? Ja, also wie gesagt, es kam dann halt, dass ich so krank wurde und ich habe dann eine Frau kennengelernt, die schon etwas älter war als ich und ihr habe ich mich halt anvertraut mit meinen Sorgen und dass ich halt Angst hatte, das nicht zu schaffen und dass die drei Jungs dann alleine mit ihrem Papa sind und durch diese Frau bin ich dann halt an so Leute gekommen, die mit diesem Schneeballsystem da mit dem Geld und und ich habe halt den Fehler gemacht, ganz alleine für mich entschieden, das Geld zu nehmen und also euer Geld, euer gemeinsames Geld, wie viel? Also jetzt, heute wären es 60.000 Euro. 60.000 Euro. Und du hast das da verspielt quasi, das Geld. Es ist weg. Es war weg dann und ich konnte es ihm nicht sagen. Ich habe es nicht fertig gebracht. Aber was hat er denn gedacht, wo das Geld geblieben ist? Ich habe ihn dann immer wieder belogen. Ich habe gesagt, das Geld ist fest angelegt und wir kommen da jetzt nicht dran. Und er hat das auch nie wirklich hinterfragt, weil er hat mir alles in die Hand gelegt so. Was denkt er denn heute, wo das Geld ist? Ich habe es ihm ja dann letztendlich erzählt, weil wir kamen dann an einen Punkt. Ja. Das ging ja über mehrere Jahre dann so, dass ich ihn immer angelogen habe. Und dann bin ich wider Erwarten nochmal schwanger geworden. Mhm. Und wir wollten umziehen. Er war mittlerweile arbeitslos und wir wollten umziehen. Und er hat gesagt so, ich warte jetzt nicht mehr länger. Ich will mein Geld haben und ich gehe zur Bank. Als er das dann erfahren hat, wie hat er denn dann reagiert? Ja, und da ist es dann halt so gekommen, ich war mittlerweile hochschwanger, das war Anfang 2003 im Januar. Hm. Und ja, da hat er mich dann halt fast totgeschlagen. Er hat mich erst verprügelt und dann hat er... Du warst hochschwanger? Ja. Warst du verletzt? Dann hat er dieses Metallrohr vom Staubsauger genommen. Und ich habe nur gedacht, das macht er nicht. Ja, und hat es mir über den Kopf gezogen. Und dann? Ist meine Schläfe halt an der Seite aufgeplatzt. Und ich war bewusstlos, ich weiß nicht, wie lange. Bin zu mir gekommen und die Kinder waren am Weinen. Und war er da weg, als du zu dir gekommen bist? Nein, er war da. Er hat dann noch gesagt, ich soll sauber machen. Also du sollst dein eigenes Blut wegputzen. Bist du ins Krankenhaus gekommen? Das ging nicht. Er hat abgeschlossen und hat das Telefon mit sich genommen und ist schlafen gegangen. Ich habe dann versucht, so gut es geht, das mit Papier und Isolierband irgendwie zuzumachen, dass es aufhört zu bluten. Und unser mittlerer Sohn, der war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus. Mhm. Und habe mich dann halt einfach nur neben die beiden Kleinen gelegt und wollte aber nicht einschlafen, weil ich hatte Angst, dass vielleicht irgendwas nicht mit meinem Kopf in Ordnung ist oder so. Und ich wollte nicht, dass meine Kinder dasselbe erleben wie ich. War letztendlich etwas sehr Schlimmes im Kopf, etwas also gebrochen? Gott sei Dank nicht. Also es hatten sich keine Splitter, Knochensplitter gelöst oder so. Es war halt eine massive Platzwunde mit, es hat dann halt übers ganze Gesicht starke Blute dann wahrscheinlich. Ja, und ich hatte dann halt Bluterguss und so. Pfeilchen und alles war geschwollen und so. In welchem Monat warst du schwanger? Ein paar Wochen, also am 4. Januar ist es passiert und am 26. habe ich unsere Tochter geboren. Und das hat alles gut geklappt? Ja, Gott sei Dank. Mhm. Wie lange warst du danach, nach diesem schlimmen Vorfall, noch mit deinem Mann zusammen? Also, das ist ja von Freitag auf Samstagnacht passiert und ich bin dann samstags ins Krankenhaus zu meinem Sohn und bin dann auch in die Notaufnahme gegangen und habe mich untersuchen lassen. Und ja, also sonntags durften wir unseren Sohn mit nach Hause nehmen und montags in der Früh habe ich nur den Großen genommen und habe die beiden Kleinen schlafen lassen, weil ich nicht wollte, dass er wach wird und bin mit meinem Großen erstmal zum Arzt gegangen, um zu schauen, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Und dann bin ich halt zum Gericht gegangen, habe eine einstweilige Verfügung beantragt und dann bin ich in eine Beratungsstelle. Die haben mir dann einen Platz im Frauenhaus gesucht. Mhm. Und ich habe gesagt, ich gehe aber nirgendwo hin ohne meine anderen beiden Kinder. Die hast du dann bekommen? Die haben wir dann mit der Polizei noch geholt. Mein Gott, Nicole, was hast du hinter dir? Und ja, dann bin ich erstmal ins Frauenhaus, wie gesagt, habe meine Tochter dann geboren. Und dann wurde mir die Wohnung vom Gericht zugesprochen und ich habe dann auch den Fehler gemacht und bin zurück in diese Stadt gegangen. Lass uns mal einen kurzen Sprung machen zu jetzt, ganz aktuell. Du lebst heute mit deinen Kindern alleine? Ich lebe im Moment nur mit meiner kleinen Tochter. Und wo sind die anderen Kinder? Der Große lebt mit seiner Freundin. Und der Mittlere sitzt in Haft. Und der Jüngste ist bei seinem Papa. Nicole, du hast mir gerade, als wir angefangen haben zu sprechen, du hast ganz vorne angefangen. Bei dem ersten, wahrscheinlich ersten schwersten Unglück deines Lebens, dass du deine Mutter verloren hast. Ja. Da hast du gesprochen von der Vergewaltigung, über die du noch kaum gesprochen hast. Ja. Und dann erzählst du mir so eine hochdramatische Geschichte. Da wundert es mich auch nicht, dass du so traurig bist und so fertig bist und dass du am Rande stehst wahrscheinlich. Ich möchte, dass wir uns viel Zeit lassen für dich. Das geht dann auch nicht hier in der Sendung, das muss auch nicht in der Sendung sein. Wir werden dich jetzt gleich zurückrufen. Und dann werden wir in aller Ruhe gemeinsam beraten, was man tun könnte. Denn ich glaube, dass du ganz dringend Hilfe brauchst. Ganz dringend. Ich habe ja dann Ende 2007 mit einer Therapie angefangen und er hat gemerkt, dass es mir besser geht, immer besser geht. Ich habe angefangen zu arbeiten und ich bin langsam wieder zu einem Mensch geworden. Und das konnte er wahrscheinlich, er hat immer das Gefühl gehabt, es gibt einen anderen, aber das war nie so. Ja, ja. Und dann ist er aber 2008 wieder völlig aus der Spur geraten, dass ich dann gesagt habe, ich gehe weg aus dieser Stadt. Mhm. Und habe somit auch meine Therapie abgebrochen und hoffe jetzt, dass ich vielleicht einen Platz in der Klinik bekomme, um was zu machen. Ja. Nicole, ich erlöse dich erstmal. Ich merke auch, wie sehr schwer dir das fällt, hier so wahrscheinlich auch so in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich empfinde schon deinen Anruf auch als Hilferuf. Und sei dir sicher, dass wir jetzt alles tun, was wir tun können, um dir ein wenig zu helfen. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und dann wirst du von meiner Psychologin, der Sabine, die hat das Gespräch mitgehört, wirst du angerufen. Ja. Und dann könnt ihr mal gemeinsam beraten, was auch mit der Klinik, ob das alles richtig ist und was du sonst noch tun könntest. Ich wünsche dir von ganzem Herzen sehr viel Kraft und alles Gute. Und hoffe sehr und bin auch sicher, dass du das schaffen wirst, wenn das vielleicht auch am Anfang noch schwer sein wird. Aber ich wünsche es dir wirklich von ganzem Herzen. Dann bitte ich dich, es aufzulegen, und dann wirst du von Sabine zurückgerufen. Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, heute freie Themennacht, wie jetzt immer donnerstags. Oder ihr meldet bitte unter domian@wdr.de und bitte plus eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben und bitte die Mail nicht zu ausführlich schreiben. Dann geht alles viel schneller. Hier ist Petra. Petra ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Petra. Was ist dein Thema? Mein Thema, erstmal durchschnaufen von gerade eben. Ja. Das war schon richtig heftig. Ja. Mein Thema ist eigentlich erfreulicher und schöner. Also ich bin noch im Rest von gestern. Der Tag X hatten wir gestern. Genau. Der besondere Tag im Leben. Das kann was Trauriges oder was Schönes eben auch sein. Ja, und bei mir ist es etwas Schönes, aber ich bin schon so aufgeregt. Also mein Tag X kommt noch. Der Tag X kommt noch? Genau, am Sonntag. Am Sonntag? Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das am Sonntag? Ja, was macht man als guter deutscher Christ am Sonntagmorgen um 10 Uhr? Man geht in die Kirche. Ja, so macht man es. Als guter deutscher Christ, oder ja, dann, das gehört dazu dann, ja. Gut, und genau das tue ich auch, nur sitze ich nicht diesmal in einer Bank, sondern ich stehe vorne. Ach, du bist eine Pastorin. Nein, ich bin keine Pastorin. Es gibt in der Kirche auch Laien, die predigen können dürfen. In der evangelischen Kirche? Genau. Kenne ich gar nicht aus meinen Zeiten. Ist das neu oder gab es das immer schon? Ich weiß nicht, das gab es glaube ich mal schon. Ja, also ich weiß es von ganz früher nicht. Nee, egal. Also evangelische, also normale evangelische Kirche. Auch nicht. Ja, achso, genau. Ja. Mhm. Und ja, und das mache ich am Sonntag jetzt also zum ersten Mal so völlig ganz alleine. Wie spektakulär denn. In einer Kirche, in der großen Kirche? Ja, so in der Kirche, in der ich da halt beheimatet bin. Wie viele Leute sitzen also in der Regel sonntags? So rund um 60. Naja. Plus minus. Ist das so eine, ist das eine alte Kirche, eine historische Kirche oder ein Neubau? Nee, also weder alt noch neu, also nicht besonders spektakulär oder schön oder sonst was, also jetzt nicht so eine. Und dann machst du genau das, was der Pastor eigentlich auch macht. Du hältst eine ganz normale Predigt. Genau. Und hältst du den ganzen Gottesdienst oder nur die Predigt? Nee, den ganzen Gottesdienst. Ach so, mit allem mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran, was man da so an Liturgie und an Ritualen und. Genau. Puh, da wäre ich aber auch aufgeregt. Ja. Da wäre ich, was für ein Thema hast du? Eigentlich gibt es ja immer für die Sonntage vorgeschriebene Predigttexte. Mhm. Aber ich habe einen anderen Text genommen. Und zwar habe ich die Speisung der 5000 genommen. Die Speisung der 5000, tolle Geschichte. Mhm. Tolle, ja. Mit großer Symbolik, ne? Ja. Ja. Also wie viele Fischchen hatte Jesus? Zwei. Von zwei Fischchen hat er 5000 Leute. Nee, er hatte ja auch noch 5 Boote, also das war nur. Na gut, okay, und 5 Boote. klar, und 5 Boote. Immerhin eine nicht schlechte Leistung. Ne, ja, muss man? Gut, wobei man dann vielleicht auch sehen muss, dass diese Wundergeschichten sicherlich auch ein Stück weit in den Evangelien Einzug gehalten haben, weil sie in der griechischen Tradition halt eine große Rolle gespielt haben, um seine Herrlichkeit und Heiligkeit nochmal darzustellen, seine Göttlichkeit. Also du sagst auch als Predigerin, dass das natürlich nicht genau so war, dass das nicht der Realität entsprochen hat, sondern dass es ein Gleichnis ist, mehr oder weniger, oder? Ja, es ist mehr oder weniger ein Gleichnis, wobei für mich als Schwerpunkt nicht diese Wundertat so das ist, worauf ich hinaus will. Sondern ja mehr auf darauf, dass es heute sich nicht groß verändert hat. Auch heute leiden viele Menschen Hunger. Hm, ja, auch heute erschreckend viele, ja. Genau, ja. Und das ist eben auch dieser Ansatz für mich gewesen, das genau in dieser Passionszeit auch anzusiedeln. Passionszeit wird allgemein immer so gerne genommen, um jetzt fasten wir doch mal alle. Ja, oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Ja. Aber viele machen das doch und ja. Ich finde, so in meinem Umfeld merke ich, dass es gerade so bei vielen zunimmt, die eigentlich alles haben. Mhm. Und sich dann aber auch wirklich sehr christlich vorkommen, wenn sie es dann halt machen. Ach so, du meinst Leute, die wirklich so eigentlich im Speck leben, die fasten dann mal ein paar Wochen. So, genau, und dann heißt es dann so, nein, ich darf im Moment das und das nicht, weil ich faste. Verstehe. Und, das ist so eine Art geistige Selbstbefriedigung, ne? ist auf der einen Seite das, aber auf der anderen Seite denke ich, es gibt in unserem Land genug Leute, die fasten. Wie viele Kinder gibt es, die morgens ohne Frühstück in die Schule gehen müssen? Hast du wirklich recht, ja. Mhm. Und die sich das nicht unbedingt aussuchen. Mhm. Diese Predigt, wie lang wird die ungefähr sein? Man darf über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Okay, 20 Minuten ist ja nun schon auch eine ganz schön lange Zeit. Schreibst du dir alles Wort für Wort auf oder hast du Stichworte und sprichst frei? Ich habe alles, also es ist alles Wort für Wort aufgeschrieben. Ja. Aber ich klebe nicht so extrem am Text. Ja, ich glaube, wenn man das erste Mal macht, ist das auch okay, sich das alles aufzuschreiben. Ja, wobei ich predige nicht das erste Mal. Also ich mache das Ganze schon länger, aber es ist das erste Mal, dass ich ganz eigenständig einen ganzen Gottesdienst mache. Aber es gibt kein Abendmahl oder sowas? Nee, das darf ich nicht. Das hast also du. Das ist. Das ist den Pastoren vorbehalten. Ne? Genau. Ja. Was machst du sonst vom Beruf? Sonst bin ich im sozialen Bereich. Ja, aber engagierte Christin? Ja. Ja. Und was drängt dich dann so auf die Kanzel? Warum möchtest du das so gerne machen? Warum möchtest du predigen? Das fing eigentlich an vor diversen Jahren schon. Mhm. Ich habe mich in der Kirche engagiert, soweit eigentlich irgendwie ganz normal, halt Kaffee gekocht und Senioren bewirtet. Ja. Und dann gab es einen Frauengottesdienst in der Gemeinde. Mhm. Und ich wurde angesprochen, hast du nicht mal Lust, damit zu machen? Mhm. Und ich habe dann erst gedacht, Petra und Gottesdienst, na gut, guck dir das mal an. Mhm. Habe da mitgemacht und habe da angefangen, Blut zu lecken. Dann kam so einige Monate später, dass unser Pastor auf mich zukam und sagte, ja, wir haben doch am Freitag immer so eine Wochenschlussandacht. Ich bin nicht da, können Sie das wohl machen? Mhm. Und ich so, wie ich? Mhm. Und er so, ja, das traue ich Ihnen schon zu, das kriegen Sie schon hin. Mhm. Ja, und dann habe ich eben diese Wochenschlussandacht gemacht und so gemerkt, wow, das ist irgendwie toll, das macht irgendwie Spaß. Ach so, und das hast du dann schon öfters gemacht, diese Schlussandacht? Ja. Ja, das trainiert. Ja, das mit. Und dann auch, dann kam ich irgendwann auf die Idee und sagte, wollen wir nicht mal einen Gottesdienst über Harry Potter machen? Mhm. Und daraus ist dann so entstanden, dass wir jedes Jahr einen Literaturgottesdienst gemacht haben. Ach, das finde ich ja pfiffig. Mhm. Das finde ich ja wirklich für viel. Literaturgottesdienst, das habe ich auch noch nie gehört. Und ja, über Harry Potter, das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, Jugendliche oder Kinder anzusprechen. Ja, das also wir haben auch einmal Ostermontag Pipi Langstrumpf gehabt. Ja. Das war auch ganz spannend. Wie reagiert denn dann die Gemeinde darauf? Das ist ja doch eher unkonventionell, was ihr dann da macht. Also ich finde das immer total spannend, weil wir haben natürlich ganz klar auch immer einen christlichen Bezug dazu. Ja, klar, ist mir schon klar. Mhm, ja. Nur es ist immer dann halt kein Predigtext aus der Bibel, sondern halt ein Predigtext aus irgendeinem anderen. aus Harry Potter. Nicht schlecht. Ja. Also ich glaube, dass das eine große Kunst ist, gut zu predigen. Ja. Wie es überhaupt eine große Kunst ist, gut und frei zu sprechen und dass man wirklich auch die Herzen der Leute erreicht. Ja. Das ist eine große Kunst. Ja, vor allen Dingen diese Masse zu erreichen, von Konfirmanden bis Senioren. Ne? Ich weiß nicht, Dutzende, Hunderte von Gottesdiensten früher erlebt, wo ich dachte, mein Gott, wie langweilig. Mhm, wie langweilig. Ne? Das wirst du auch kennen. Ja. Und dann plötzlich sitzt man da, oder ich saß da früher, und dann war da ein Pastor, hier nämlich einen alten Pastor in Gummersbach, der erzählte in den Predigten oft von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und hat das dann in verschiedene Sachen mit eingebunden, in Textstellen der Bibel und so weiter. Das war so spektakulär, dass alle immer ganz gebannt da saßen. Ja. Und man hatte das Gefühl, man ist erreicht worden danach. Und bei manchen ist man im Stillen dann froh, wenn es vorbei ist, ne? wenn er fertig ist. Also ich finde auch immer so diesen Bezug zu irgendetwas, was man selber im Leben erlebt hat, unheimlich wichtig. Also nicht nur da zu stehen und zu sagen, ich erzähle euch jetzt mal was über eine Bibelgeschichte, weil ich weiß Bescheid und ihr nicht. Sondern so meine Motivation, mein Aufhänger war eigentlich auch eine Freundin von mir, die erzählte, also sie lebt mit ihrem Freund zusammen, die bekommen beide Leben von Hartz IV. Mhm. Und irgendwann erzählte sie mir, sie wäre an dem Tag bei einer Bekannten ihrer Mutter gewesen. Der ging es ja ganz, ganz schlecht. Mhm. Die konnte überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen. Die hatte sehr große Sozialphobien und würde eben auch von Hartz IV leben und käme mit dem Geld auch gar nicht klar. Und die hatte überhaupt nichts zu essen. Und dann ist sie erstmal einkaufen gegangen für die. Mhm. Weil sie sagte, oh, ich kann doch nicht zu Hause sitzen und essen, wenn ich weiß, es gibt jemanden, der hat Hunger. Mhm. Dann hat sie wirklich von dem wenigen Geld, was die haben, super. Ihr was abgegeben. Und das hat mich echt beeindruckt. Ja, sehr, sehr. Wirklich sehr. Und das war wirklich auch so für mich nochmal etwas, noch eine praktische Frage. Wirst du jetzt morgen oder am Samstag mal so für dich zu Hause das Ganze üben, also Probepredigen? So vom Fernseher, vielleicht vor dem ausgemachten Fernseher stehen und sich vorstellen, das ist jetzt die Gemeinde und dann loslegen? Ja, stehen sicherlich nicht, Ansetzen. Aber schon also diesen Text nochmal durchgehen, das mache ich auf jeden Fall, ja. So, jetzt sagst du uns bitte, wir machen einfach ein bisschen Werbung für dich. Wo genau ist das, in welcher Kirche, in welchem Ort? Möchte ich nicht sagen. Ach bitte! Nein. Das wäre doch super. Was meinst du, dann kämen noch mehr Leute als ohnehin schon? Um Himmels Willen, dann muss ich ja noch aufgeregter sein. Na gut, wenn du es nicht sagen möchtest, aber ich fände es eigentlich ganz schön. Nein, du möchtest es nicht. Wenn ich dann so die 50. mache, dann rufe ich nochmal an und sage, okay, jetzt aber, kommt alle da und dahin. Aber immerhin, weil das ist jetzt auch ein kleines Vortraining. Jetzt hast du ja immerhin vor also nicht gerade 60, vielleicht vor 65 Leuten gesprochen. Oh, so viele gucken. Ja, also 65 bis 70 sind es schon immer in der Nacht. Und das heißt, jetzt kann dir gar nichts mehr passieren am Sonntag. Also ist es auch nicht so, dass ich jetzt wirklich weiß, also ist es so, mein Heidenrespekt vorher, ist es wirklich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es ganz furchtbar, dann schlafe ich auch kaum, weil ich einfach nur megamäßig aufgeregt bin. Aber ich weiß ganz genau, wenn so die ersten Töne der Orgel kommen, dann merke ich auch in der Kirche so, ja, ich komme jetzt an und das stimmt und das passt und hier muss ich her und es ist gut. So, wir drücken dir die Daumen. Ja, das ist lieb. Wir sagen toi toi toi für Sonntag. Ich habe aber keinerlei Bedenken, dass es schlecht läuft. So wie welchen Eindruck du jetzt hier hinterlassen hast, bin ich sehr, sehr optimistisch. Und wünsche einen schönen Gottesdienst am Sonntag. Dankeschön. Und auf, dass du das dann noch immer wieder und öfter machen kannst, wenn dir das Spaß macht und wenn den Leuten das auch gefällt. Ja. Alles Liebe, alles Gute, Petra. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Jens 25. Hallo Jens. Ja, hallo Domian. Jens, was geht's denn bei dir? Also erstmal freue ich mich, dass ich durchgekommen bin. Dankeschön. Ja, freue mich auch, dass du da bist. Und zwar, das Problem bei mir ist, ich bin seit 5 Jahren in einer Beziehung mit einer Frau. Ja. Habe aber in der Zeit so circa 5 bis 6 Mal, so plus minus, mit Männern was gehabt. Also Sex. Wie kam das? Einfach die Neugier. Ja. Einfach die Neugier. Vor der Beziehung hattest du sowas nicht? In meiner vorigen Beziehung hatte ich sowas. Ach so. Ich denke mal, das ist auch durch unglückliche Situationen dazu gekommen ist, dass wir auseinandergegangen sind, die letzte Beziehung. Okay, also bleiben wir mal bei der jetzigen Beziehung. Währenddessen 5 bis 6 Mal Kontakt zu... Also insgesamt 5 bis 6 Mal, auch mit meiner vorigen Beziehung. Ach so. Waren das reine Sexgeschichten oder hast du dich verliebt in einen Mann? Nein, reine Sexgeschichten. Wo hast du die Männer kennengelernt? Also die lerne ich so einfach im Chat einfach kennen, die einfach nur kurz was reinschreiben, um was es geht, weil ich... Also mir geht es eigentlich nur um den Sex. Also nicht um Freundschaft, nicht um Verlieben oder so. Ich bin auch nicht schwul eigentlich. Ja. Auch nicht bi, sagen wir mal, weil ich auch, ich mag jetzt zum Beispiel das Küssen nicht, ja. Aber so beim Sex eigentlich mehr das Passive. Ja, gut, das ist auch eine, in gewisser Form auch eine Form der Bisexualität. Das ist ja auch wurscht, wie wir es nennen. Es ist halt so, wie es ist. Genau, im Prinzip schon, aber jetzt nicht die typische, dass man jetzt das regelmäßig will oder irgendwie sowas. Ja, genau. Also eine bestimmte, du bevorzugst eine bestimmte sexuelle Praktik mit Männern. Du bist ja in der passiven Rolle. Du küsst keine Männer. Das ist nicht dein Ding und du könntest dich auch nicht in die Männer verlieben. Und ich gehe davon aus, dass du auch nicht großartig Zärtlichkeiten austauscht mit einem Mann. Nee. Das ist reine Sex. Es sind dann einmalige Treffen mit den Jungs und das war's dann. Ja, oder auch mehrmals, wenn es so ergibt. Sind das Gay-Jungs, also schwule Jungs, oder sind das auch eher bisexuelle Männer, mit denen du dich triffst? Eher Gays. Mhm. Also denke ich mir mal. Ich meine, viele sagen es dann auch nicht. Ja. Viele sind dann vielleicht auch bi oder auch hetero, ja. die einfach das mal ausprobieren wollen. Also das erfährt man ja nie. Also die legen ja jetzt nicht ihr Leben jetzt irgendwie preis oder so. Ja. Die sind auch nur drauf aus, wie ich eigentlich. Jetzt sind wir gerade, glaube ich, ein bisschen mit den Zahlen durcheinander gekommen. Du bist 5 Jahre mit deiner Freundin zusammen. Mhm. In diesen 5 Jahren, wie viel Mal bist du ihr mit einem Mann fremdgegangen, sexuell? Also bei der jetzigen Beziehung. In der jetzigen Beziehung, ja. Also in der jetzigen circa 2 Mal. Circa 2 Mal. Ja. Wann das letzte Mal? vom halben Jahr circa. Ja. Da sind die Intervalle sind ja dann weit auseinander. Und das erste Mal, wie lange liegt das zurück? Puh, das ist schon... Eine ganze Weile. Eine ganze Weile. Mhm. Ich war ja in der vorigen Beziehung. Ja. Du warst ja in dieser Beziehung und sagst, du hast jetzt zweimal fremdgegangen bist mit einem Mann. Genau. Gut, ja. Es ist ja ein Problem, du kannst es nicht so letztendlich unterdrücken, indem du sagst, ich bin nur mit meiner Freundin zusammen, dann lasse ich das halt. Das geht nicht. Genau. Mhm. Warum? Ich weiß nicht. Irgendwie vielleicht auch der Reiz oder weil es jetzt das, was ich durchgemacht habe, eigentlich mir gefallen hat. Ja. Ja. Deine Freundin, ich gehe davon aus, weiß davon nichts. Nein. Die wäre natürlich fertig mit der Welt und mit den Nerven. Das weiß ich nicht, aber ich hätte Angst davor, es ihr zu sagen. Mhm. Weil wenn es nicht so sein sollte, also ich glaube, dass sie schon tolerant wäre, aber in der Hinsicht steht man ja dann als, sag mal so, als gestandener Hetero, also so, wie man den Menschen kennt, als Hetero eigentlich dann nicht als Weichei, aber halt irgendwie... Du würdest dich auch schämen. Ja. Du würdest dich schämen. Genau. Mhm. Ja, jetzt würde ich offen dazu stehen und würde sagen, ich bin bi und Feierabend. Aber das mache ich nicht, weil ich mich irgendwo dafür schäme, weil ich ja jetzt auch nicht eine, ist ja nur eine rein sexuelle Ebene. Ich verstehe. Ebene. Mhm. Es bleibt natürlich ein Hintergehen deiner Freundin. Ja. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Nein. Und streiten. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Und da habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Ja, finde ich auch. Also das wäre unmenschlich, wenn man das nicht hätte. Was hast du denn so für Ideen? Du hast doch wahrscheinlich schon mal so hin und her überlegt, wie das so weitergehen soll. Willst du das so weiterlaufen lassen? Ja, weniger. Weil so wie du schon gesagt hast, das ist ja eigentlich hintergehen und das ist ja nicht fair der anderen Person gegenüber. Mhm. Das ist, ich glaube auch nicht, dass man das so... Ich mache das ja schon, so wie wir gesprochen haben, schon länger eigentlich geheim. Und entweder in den Griff zu kriegen, denke ich mir mal. Was zu kriegen? Also das in den Griff zu kriegen. In den Griff zu kriegen. Mhm. Ja, genau, dass ich davon Abstand halte. Mhm. Wenn du in keiner Beziehung wärst, wenn du solo wärst, könntest du ja machen, was du willst. Ja. Würdest du dich dann so deinen Freunden gegenüber auch schämen, wenn du das erzählen würdest, dass du ab und zu... Ja. Ja. Ja. Mhm. Das finde ich schon relativ bedenklich. Ja, auf jeden Fall. Das ist ich finde, dass dann jeder zu seiner Sexualität schämen muss. Und wenn du eben diese spezielle Sexualität hast, die du sicher mit vielen Männern teilst, mit vielen heterosexuellen Männern teilst, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du so ein Sonderfall bist. Mhm. Dann ist es halt so. Da muss man halt auch mit erhobenem Haupt dazu stehen, finde ich. Also mir ist eigentlich relativ egal, was so selber die Gesellschaft sagt. Ja. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich, aber das ist halt trotzdem auch so von der Familie her, von den Freunden her, weil ich ja jetzt nicht, ich könnte mir auch keine Partnerschaft mit einem Mann vorstellen. Genau, das hast du ja schon gesagt. Mhm. Überhaupt nicht. So, jetzt müssen wir überlegen, wie du weiter vorgehst mit deiner Freundin. Ja. Die Beziehung ist eine gute Beziehung. Die ist eine sehr gute. Eine sehr gute. Auch die Sexualität stimmt. Weniger. Also weniger. Nach meinen Bedürfnissen könnte es mehr sein. Also wir haben vielleicht ein oder zweimal im Monat. Ach so. Ich denke mal, dass es vielleicht auch irgendwie... Du hättest sogar gerne noch mehr. Ja, also jetzt... Und das macht dir auch richtig Spaß, mit deiner Freundin zu schlafen. Ja. Also da hast du keine Gedanken an Männer, wenn du mit deiner Freundin schläfst. Nein. Mhm. Also ich würde jetzt auch nicht, so wie manche jetzt vielleicht drei oder viermal oder so täglich oder zu übertrieben, aber zwei oder dreimal, sagen wir mal, in der Woche. Wäre schon ganz schön. Wäre okay. Und ist ja klar, dass man am Anfang der Beziehung, dass da dann der Sex häufiger ist, das ist ganz normal. Warum ist denn das so reduziert bei euch? Wie kommt das? Ich weiß nicht. Ich habe mit ihr auch schon öfters geredet gehabt. Sie meint halt, dass es ihr nicht so wichtig ist. Ich sehe auch viele Punkte, also das Vertrauen und die Liebe selber zu der Person, finde ich auch viel wichtiger wie den reinen Sex. Absolut, ja. Dennoch wäre das ja vielleicht eine Chance, mal sehr offen über die Sexualität zu sprechen. Mhm. Man könnte ja erstmal versuchen herauszubekommen, was die eigentliche Ursache bei ihr ist. Sie sagt, das ist ihr nicht so wichtig, ja okay, aber das hat ja oftmals auch noch seine Gründe, warum das nicht so wichtig ist. Ja, da komme ich aber auf keinen Punkt eigentlich. Du kommst da keinen Punkt. Habe ich schon öfters gemacht gehabt. Wieso und weshalb, habe ich auch gesagt, am Anfang der Beziehung, da ist ja eigentlich der Sex viel häufiger. Das ist okay. Mhm. Aber wieso das abnimmt, ich meine, man tut sich nicht verändern. Es ist zwar irgendwann eine Gewohnheit in dem Sinn, aber ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt die Möglichkeit, dass du dich, solange du in einer festen Beziehung bist, von der Männerwelt komplett verabschiedest. Es gibt die Möglichkeit, dass du es heimlich weitermachst wie bisher. Es gibt die Möglichkeit, dass du deiner Freundin erzählst, was los ist, in der Hoffnung, dass sie das toleriert, wenn du ihr das so erklärst, wie es ja auch zu sein scheint, dass es ja nur wirklich mit eurer Beziehung und eurer Sexualität nichts zu tun hat. Mhm. Das sind die drei Varianten, mehr gibt es nicht. Mhm. Weil das, also die erste Variante, denke ich mir mal, dass ich die, sagen wir mal so, die Finger von Männern lassen, klingt für mich eher als der Ausweg, weil wir tun im Juni heiraten. Also was heißt, das klingt wie Ausweg? Also das könntest du dir vorstellen? Ja. Ja. Also eher als die anderen Situationen, weil im Gespräch, also wir reden über alles, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie prüde ist, aber das Thema zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel vulgär redet, sagen wir mal, das ist nicht ihr Fall, also sie kann mit den Wörtern nicht so umgehen und kann sich auch da nicht so öffnen. Ja. Das heißt, das wäre für sie, sie würde vor Scham im Erdboden versinken, wenn du ihr erzählen würdest, was du sexuell mit den Männern machst, beziehungsweise was die mit dir machen. Ja. Genau. Schwierige Situation. Das hat dann, im Prinzip hast du die Antwort schon gegeben. Das heißt, dann musst du, wenn du das so siehst, finde ich, dass du den aufrichtigen Weg gehen solltest und dich dann auf deine Frau, deine zukünftige Frau konzentrierst. Ja. Wenn es allerdings nicht klappt und in 1-2 Jahren oder so wieder die Sehnsucht da ist, dann musst du irgendwann den Mund aufmachen. Es geht, ich finde, sonst geht nicht. Sonst hast du immer ein Doppelleben. Und ein Doppelleben ist immer schrecklich. Ein Doppelleben macht immer den, der ein Doppelleben führt, klein. Ja. Letztendlich. Und man lebt immer in Angst und man kommt sich immer blöd vor. Ich meine, vielleicht wäre es ja auch in der Hinsicht tolerant, aber die Angst, die Person zu verletzen oder zu verlieren, ist viel, viel größer als das alte Lied in der Situation, Jens. Ja, dann haben wir erstmal ein Ergebnis gefunden. Und in der Beziehung, also dass sich die Freundin mehr öffnen könnte in der sexuellen Hinsicht mir gegenüber, ist es eigentlich nur menschlich gegeben oder gibt es da irgendeinen, sagen wir mal, ein Tipp ist schlecht gesagt, irgendwie, dass man das praktisch, dass man sich öffnen könnte in der Hinsicht? Ja, also da wäre ich noch ein bisschen skeptisch, dass das nur zu erklären ist, damit dass sie kein Interesse hat. Da würde ich euch wirklich vielleicht eine Beratungsstelle empfehlen. Wenn ihr das nicht schafft, so offen darüber zu sprechen, dass ihr vielleicht in Anwesenheit eines Fachmannes mal diese Thematik anschneidet. Mhm. Würde ich dir gerne noch eine Adresse von meiner Psychologin geben. Mhm. Ja? Weil von meiner Seite aus ist es kein Problem. Also ich bin offen im Gespräch in allen Gebieten. Das ist, dann müsstest du sie überzeugen, dass sie da mitkommt. In dem Sinne, dass du sagst, das ist für dich ein brennendes Thema und das wäre dir für dich sehr wichtig. Mhm. Jens, dann werden wir dich jetzt mal zurückrufen. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Alles Dankeschön. Gute wünsche ich dir. Mach so weiter. Dankeschön. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. Hier ist Yvonne. Yvonne ist 26. Hallo Yvonne. Hallo Domian. Yvonne, um was geht's? Genau, ich wollte gestern schon angerufen haben oder habe euch gestern eine E-Mail geschickt zum Thema Tag X. Ja. Bei mir ist der Tag X, der kommt auch noch, und zwar, dass ich jetzt gezwungenermaßen warte auf den Todestag meines Sohnes. Du wartest auf den Todestag deines Sohnes. Dein Sohn ist sehr schwer krank. Genau, mein Sohn hat seit fast 4 Jahren Krebs. Wie alt ist denn dein Sohn? 7 Jahre alt ist er. 7 Jahre. Jetzt im August wäre er 8 geworden. Und er hat seit 4 Jahren ist er krebserkrankt. Genau, im Oktober diesen Jahres wären es 4 Jahre, also jetzt knapp 3,5 Jahre sind es. Was für einen Krebs hat er? Der hat ein Neuroblastom. Was ist das? Das ist ein Nerventumor. Ein Nerventumor? Genau, der entsteht aus, nicht ausgereiften Nervenzellen. Also Nervenzellen, die im Körper entstehen wollten, aber nicht komplett ausgereift sind und dass dadurch halt Krebszellen geworden sind. Wie äußert sich dieser Krebs bei dem Jungen? Wie merkt man das? Sieht man das? Also gesehen hat man es nicht. Dieser Krebs wird in 4 Stadien eingeteilt und er hatte im Oktober 2005 halt öfters ganz dolle Schmerzen in den Beinen, wo man dann gedacht hat, gut, die Kinder sind im Wachstum und dann tun die Knochen mal weh. Dann war ich bei verschiedenen Ärzten, wo der eine Arzt dann Rheuma im Verdacht hatte, was jetzt bei Kindern heutzutage ja auch nicht so unnormal ist. Und aber die Schmerzen wurden halt immer schlimmer, so dass wir dann in die Uniklinik Düsseldorf verwiesen worden sind, wo ein MRT gemacht worden ist und die dann halt eigentlich schon den, sage ich mal, recht großen Tumor, der war dann bei der Diagnose 8x5 cm schon groß, entdeckt haben. 8x5 cm? Genau, der ist von der Nebenniere rum zur Wirbelsäule. Ach so, im Rücken dann. Genau, und da der halt so rumgewachsen ist, war es auch außerhalb nicht zu erkennen. Und die Schmerzen in den Beinen waren halt schon Metastasen, die sich im Knochenmark gebildet haben. Konnte man am Anfang operativ oder mit Strahlentherapie, Chemotherapie irgendwas machen noch? Genau, wir haben erst Chemotherapie gemacht, fast 4 Monate. Dann war der Tumor halt so klein, dass man operieren konnte. Dann wurde er im Februar 2006 das erste Mal operiert, 6 Stunden, wo der ganze Tumor entfernt worden ist. Dann 2 Monate später wurde er nochmal operiert, wo mehrere Lymphknoten entfernt worden sind. Und dann hat er eine sehr hochdosierte Chemotherapie bekommen, wo er 5 Wochen im Krankenhaus war. Durfte auch 4 Wochen das Zimmer nicht verlassen, weil das ganze Immunsystem halt platt gemacht worden ist. Und ja, dann nach dem ganzen Aufbau war er, in Anführungszeichen, war er fast 1 Jahr halt krebsfrei. Und wir mussten alle 3 Monate halt zu diesen Nachuntersuchungen, halt MRT. Und im Juni 2007 wurde halt wieder was entdeckt. Ja. Und das ganze Prozedere ging dann von vorne los. Also wieder Chemotherapie, auch eine intensivere, auch längere Aufenthalte im Krankenhaus. Und der Zustand jetzt ist so, dass er nicht mehr therapierbar ist? Genau. Also wir haben dann nach der zweiten Chemotherapie haben die Ärzte gesagt, gut, es geht nicht weg. Sie sehen halt, es geht nicht weg dadurch und haben dann eine Tablettendauertherapie angefangen bis November 2008, wo wir dann ein Ärztegespräch hatten, wo halt 2 neue Lymphknoten, die befallen waren, in der Brust entdeckt worden sind. Und die Blutwerte haben sich auch immer wieder schlechter nach jeder Tablettengabe erholt, wo die Ärzte gesagt haben, gut, es geht nicht weg und es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Wo wir dann im November mit dieser Tablettentherapie aufgehört haben und halt im November schon halt klar war, dass er irgendwann sterben wird. Und Gott, was hat er? Im März. Bitte? Jetzt haben wir ja März. Und gibt es eine Prognose? Also meine persönliche Prognose ist jetzt auch vom Zustand meines Sohnes, schätze ich mal, maximal eine Woche bis, also hochgerechnet 2 Wochen. Also 2 Wochen sind schon lang. Ne? So sehr schlecht geht es ihm? Ja. Ist er zu Hause? Er ist zu Hause, ja. Also ich habe mich entschieden, ihn zu Hause zu pflegen. Er liegt im Bett? Oder kann dann? Er schläft seit 3 Wochen auch mit dem Ehebett. Ja. Und auf den Grund, weil er kann nicht mehr laufen seit 3 Wochen, weil er hat einen Tumor jetzt in der rechten Leiste. Ein Tumor unter der Stirn, was auch schon sichtbar ist, dass er halt so eine Beule hat, die auch immer größer wird jetzt. Ist denn gewährleistet, dass der kleine Karl keine Schmerzen hat? Genau, er hat seit fast 3 Wochen eine Morphiumpumpe an seinem Katheter, wo er halt kontinuierlich Morphium bekommt. Er hat vorher Tabletten, Schmerztropfen, haben wir angefangen mit Schmerztropfen, weil auch wieder Schmerzen in den Beinen kamen und dann mit Morphintabletten, aber das hat irgendwie alles nicht gereicht, wo wir dann gesagt haben, er bekommt jetzt diese Pumpe, wo er kontinuierlich Morphium bekommt und hat auch da so einen Bonusknopf, wo er alle 10 Minuten drücken kann, wo er zusätzlich was bekommen kann. Ist er dein einziges Kind? Nein, ich habe noch eine Tochter, die ist 18 Monate alt. Ja. Und ihr lebt aber in der Familie, du sagst gerade im Ehebett mit dem Vater des Kindes. Genau, seit fast 4 Monaten einen neuen Lebensgefährten. Achso, das ist gar nicht der Vater des Kindes. Nee. Und die beiden verstehen sich aber. Genau, die verstehen sich super, ja. Er ist 7 Jahre jetzt alt. Ja. Wie hat er denn diese Torturen, die jetzt 4 Jahre hinter ihm liegen, wie hat er denn das verkraftet, so ein kleiner Junge? Also ich glaube, es ist ein bisschen nicht makaber ausgedrückt, wenn ich jetzt sage, ich bin stolz auf ihn. Also ich habe schon in der Redaktion gesagt, so manch ein Erwachsener, der vielleicht mit 50 gesagt bekommt, er hat Krebs, der sich dann vielleicht hängen lässt und so. Aber er hat das wirklich alles immer so hingenommen, ne, und hat alles auch mitgemacht, auch die ganzen Untersuchungen, jetzt ohne großartiges Geheule. Und also das muss ich schon sagen, dass er da sehr, sehr tapfer war. Ne? Ja. Ist er denn jetzt noch so ganz ansprechbar und klar? Das ist er doch. Das ist er. Jetzt ist seit 3 Tagen, dass er tagsüber sehr, sehr viel schläft. Hast du ihm, habt ihr erklärt, dass er sterben wird müssen? Nee, das kann ich nicht. Hm. Fragt er danach? Er hat die Angst mal geäußert vor ein paar Tagen, wo er gesagt hat, Mama, ich habe Angst, dass ich den Krebs nicht überlebe. Mhm. Und gut, ich habe dann auch erstmal geschluckt und gesagt, ja gut, auf diesen Moment hast du vielleicht gewartet, dass er vielleicht sowas sagt. Und ich habe ihm dann gesagt, pass mal auf, die Mama hat vielleicht mehr Angst wie du selber. Ich sag, und wir haben auch viel im Krankenhaus mitbekommen von anderen Kindern. Ich sag, es gibt halt Kinder, die das leider nicht schaffen. Mhm. Und ich sag, das könnte bei dir auch so sein. Aber dann war es auch für ihn okay, weil Psychologen aus dem Krankenhaus sagen halt, ich sollte herausfinden, ob er vielleicht Angst hat, weil er hat öfters Träume halt, Albträume, auch die, wo es um Sterben geht, dass er aufwacht, total apathisch, er hat geträumt, dass er sterben muss. Mhm. Und ich denke mal, also dass er schon vielleicht merkt. Und wahrscheinlich, ja. Es geht ihm ja immer schlechter, es wahrscheinlich, ist ja auch keine Besserung ein. Ja, klar. Natürlich wird er auch, ohne vielleicht da intensiv drüber zu reflektieren, aber das wird er schon merken, dass es ihm jetzt schlechter geht als vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Genau. Hat er mal so Fragen gestellt, was ist das eigentlich, wenn man tot ist? Und nein, was? Gar nicht. Ich davon anfange, also er möchte nicht drüber reden. Er sagt dann, Mama, nee, also vielleicht reicht ihm das, dass er vielleicht weiß, dass ich ihm gesagt habe, gut, es kann sein, dass du stirbst oder dass du es nicht schaffst. Aber jetzt, dass ich ihm auch vielleicht dann sage, gut, wenn du dann tot oder wenn du gegangen bist, dass es da vielleicht total schön ist oder dass du da, dass man ihm ein bisschen so die Angst nimmt. Mhm. Aber da will er nicht drüber reden. Ne? Ja, dann muss man das auch so akzeptieren. Genau. Also. Woher nimmst du die ungeheure Kraft, so einen schwerkranken Jungen so intensiv zu betreuen? Das weiß ich nicht. Also das werde ich so oft gefragt und ich bin auch gut, ich kann sehr offen darüber reden. Aber ich denke mal, im Inneren bin ich, total im Arsch. Mhm. Und gut, dann habe ich noch meine Tochter, wo ich mich dran festhalte, die mich danach ja auch noch braucht. Die ja auch noch viel Arbeit macht, denn gerade in dem Alter, ne? Das genau. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, ich denke mal, man lebt eigentlich so, ja halt, gut, die letzten 3,5 Jahre lebe ich vielleicht nicht wie ein Mensch, da lebe ich halt wie so eine Maschine. Du musst einfach funktionieren. Ja. Wenn du jetzt an das Schlimmste denkst, und du denkst ja daran, du hast es ja gerade auch schon ausgedrückt, hast du Angst vor dem Moment? Ja, also vor dem Tag überhaupt. Ich habe viel Kontakt auch mit anderen Müttern, wo die Kinder gestorben sind. Mhm. Mit einer ganz speziell, der Sohn ist im Januar gestorben, der auch dieselbe Krankheit hatte. Und man sieht ja immer Parallelen, wie war das bei dem? Und aber das ist ja sicher ganz gut, wenn man so einen Ansprechpartner hat, die dasselbe durchgemacht hat. Ne? Also viele sagen, geh mal zum Psychologen und dass du irgendwie Tabletten brauchst. Aber das will ich irgendwie eigentlich gar nicht. Nee, wenn du das für dich nicht für nötig erachtest, würde ich das auch nicht machen. Genau. Gibt es denn so auch so viel noch Einbindung, Freunde, Familie? Gibt es Menschen, die so euch zur Seite stehen? Ich habe eine beste Freundin halt, seit 6 Jahren jetzt, und die hat das alles ja auch miterlebt. Ja gut, Familie mit meinen Eltern jetzt nicht so. Meine Mutter, die ist selber psychisch total krank und die verkraftet das überhaupt nicht, weil sie ihn auch von klein auf, der war fast jedes Wochenende da zum Schlafen. Und gut, mit ihr ist das jetzt so ein Problem, weil die sowieso psychisch total angeschlagen ist. Ja, da sollte man sie auch schützen. Und genau. Ja. Du hast mir gerade diesen Zeitraum genannt von eventuell einer Woche. Denkst du dann schon noch einen Schritt weiter, wie du ihn bestatten möchtest, wie die Beerdigung? Darüber denkst du noch? Ganz ehrlich macht man sich Gedanken, gut, weil ich... Das ist ja auch legitim. Weil ich auch nur vom Sozialamt lebe und weil ich ja die ganzen 3,5 Jahre auch nicht arbeiten gehen konnte. Dass ich mich jetzt erkundigt gemacht habe, gut, dass die einen Teil übernehmen halt für die Bestattung. Aber man macht sich schon Gedanken. Oder halt, wie es danach ist. Er wird ja sehr viel fehlen. Ne? Oder wenn ich aus dem Küchenfenster gucke, wo er im Sommer immer unten gespielt hat und Mama gerufen hat. Und das ist schon ziemlich heftig. Also. Ja. Ich sage ja immer, also im Inneren bin ich halt, denke ich mal, sehr, sehr kaputt. Aber äußerlich... Ich glaube das auch, dass man sich dann zu so einer Energie zwingt, weil man einfach funktionieren muss. Und genau. Und vor allen Dingen, ich bin sicher, dass das so bei dir auch ist, so wie du es beschreibst, dass du mit all deiner Kraft für ihn da sein möchtest, ja, und die letzten Tage ihm noch so schön und friedvoll gestalten möchtest, wie nur irgend möglich. Genau. Und dann steckt man selbst zurück und der Zusammenbruch kommt dann irgendwann später. Genau, das ist, was auch meine beste Freundin gesagt hat, also was dir vielleicht mal gut tut, dass du wirklich mal richtig vielleicht mal zusammenbrichst und mal 2-3 Stunden am Stück nur heulst, das so. Klar, ja, das habe ich ja jetzt tagsüber auch, wenn gewisse Situationen sind und er sagt dann ja nächstes Jahr oder wo Karneval halt war, konnten wir nicht hin, wo er sagte dann gut nächstes Jahr, dann gehen wir auf 2 Karnevalszüge, ne? Und ich weiß genau, das wird dann nicht so sein. Ne? Ja, das ist sehr schmerzhaft. Das glaube ich. Ja, ne? Das ist dann ein Stich ins Herz. Solche Sätze. Genau. Liebe Yvonne, dann wünsche ich dir für diese Zeit wirklich dir und deiner Familie, deinem Partner, ganz, ganz, ganz viel Kraft und alles Gute nur. Und dass der Junge bloß nicht leiden muss und dass die letzten Tage noch schön für ihn sind. Und ja, nee, das hoffe ich auch. Ich glaube, Hauptsache, er hat keine Schmerzen und das nächste Mal friedlich einschlafen, also eine große Komplikation halt. Und ihr habt auch ganz fest entschieden, dass er zu Hause bleiben soll. Ja. Ja, finde ich auch gut. Also ich habe gesagt, ich war so oft im Krankenhaus die letzten 3,5 Jahre auch eher und dann jetzt in so ein Sterbehospiz, das würde auch die ganze Familie wieder auseinanderwürfeln. Mhm. Und auch mit meiner Tochter, die wäre dann in einer anderen Umgebung vielleicht wieder. Vielleicht ist es ja für ihn auch schön, dass die kleine Schwester so in der Nähe ist und dass er die spürt und mitkriegt und all das, ja. Mhm. Yvonne, möchtest du gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Ja, das wäre ganz nett, glaube ich. Ja, das können wir natürlich machen. Dann bitte ich dich auch aufzulegen und du wirst dann von Sabine angerufen. Vielleicht nicht in der nächsten Minute, aber auf jeden Fall in den nächsten 10 Minuten. Alles klar. Alles Gute wünsche ich. Gut, vielen Dank. Viel Kraft. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Und jetzt begrüße ich den Pascal, der ist 18. Hallo, Pascal. Hallo. Hallo, Pascal. Grüß dich, schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht darum, ich habe ein Problem mit meinem Gewicht. Das ist halt schon extrem irgendwie bei mir, weil ich bin auch nicht besonders groß, muss ich sagen. Und das stellt halt für mich auch schon, schon von Haus aus irgendwie ein Problem da. Aber dann kommt ja auch noch die Sache mit meinem Vater dazu. Lass uns mal eins an dem anderen machen. Du sagst, du bist nicht groß. Wie groß bist du? Ungefähr 1,65. Ja. Was ist denn mit deinem Gesicht? Mit meinem Gesicht? Ja. Ich wiege 105 Kilo ungefähr circa. Ich mich das letzte Mal auf jeden Fall vor einer Woche auf die Waage gestellt habe. 105 Kilo. 105 Kilo, 1,65 Meter groß. Und was ist das mit dem Vater? Du hast gerade so die drei Sachen genannt. Meine Größe, das Gesicht und der Vater. Was ist mit dem Vater? Naja, mein Vater ist Fitnesstrainer und das ist halt die Sache, dass ich habe das Gefühl, dass er sich für mich schämt und er versucht sich dann halt auch immer so halt da reinzudrängen, dass ich mich anstrenge, abzunehmen und Diät zu machen, aber der Druck einfach zu stark. Ich werde jeden Tag angestachelt. Er nennt mich nur noch Dickerchen. Das sagt er zu dir? Ja. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Ja. Ja. Und deine Mutter, wie verhält die sich? Meine Mutter tut das, was mein Vater sagt. Die tut, was der Vater sagt? Also meine Mutter hat bei uns nicht so viel zu sagen. Dein Vater ist Fitnesstrainer, also beruflich, professioneller Fitnesstrainer. Naja, bei einer Größeren. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen... Nö, muss ja nicht. Also ist ja klar, was er dann so macht. Also so halt ein normaler Trainer in so einem Fitnessstudio. Ja, ja. Du bist jetzt 18 Jahre, ne? Hattest du schon immer Probleme mit ein bisschen Übergewicht? Naja, schon, aber es hat in den letzten 3-4 Jahren schon so extrem zugenommen halt. Isst du auch sehr viel? Naja, es geht, aber ich esse eigentlich durchgängig halt, ich esse jetzt nicht immer so viel auf einmal, aber halt immer den ganzen Tag hier und da und... Also es liegt schon ganz klar an der Ernährung, dass du viel zu viel Kalorien zu dir nimmst. Naja, nicht nur das, aber habe ich das Gefühl, aber irgendwie so, ich war ja schon immer ein bisschen dicker und irgendwie, ich hatte auch nie besonders viel Freunde und dann habe ich halt auch irgendwie Na, ich war immer oft zu Hause. Ja. Und habe immer nur rumgesessen und am Computer und ja. Fernsehen und halt. Und mit dem Gesicht meintest du gerade, weil das Gesicht halt auch sehr, sehr dick ist und. Mein Gewicht habe ich gesagt. Ach, Gewicht, entschuldige, das habe ich jetzt dreimal falsch verstanden. Dein Gewicht, Mann. Ja, das liegt ein bisschen an der Leitung auch, entschuldige. Gehst du noch zur Schule? Naja, ich habe eigentlich probiert, eine Ausbildung zu finden letztes Jahr. Was? Sag mal, versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen. Ach so, okay. Ich habe probiert, letztes Jahr eine Ausbildung zu finden halt. Ja. Aber das hat irgendwie nicht geklappt wirklich und dann wiederhole ich jetzt noch mal eine auf der Berufsschule. Ach so. Und hast du in der Berufsschule ein paar Bekannte zumindest oder bist du sehr ein Einzelgänger und isoliert in der Schule? Naja, so. Nicht wirklich. Also ich bin, die Schule läuft zwar jetzt schon etwas länger, aber so wirklich, die Leute wollen da auch, ich bin relativ so mit ziemlich der Jüngste in meiner Klasse und ja. Die wollen alle nicht wirklich was mit mir zu tun haben. Und sonst so von früher gibt's auch keine Freunde? Keinen besten Freund, nichts, gar nichts. Auch keine Freundin gehabt bisher. Ja, nix. So, der Vater. Der Vater sagt Dickerchen zu dir. Und du meinst, dass der Vater sich für dich schämt. Naja, also, er probiert mich auch immer zum Training zu triezen. Und manchmal habe ich auch gar keinen anderen Ball. Dann zwingt er mich zum Joggen. Und dann werde ich immer verspottet von ihm, wenn ich dann nicht mehr kann. Und Hat er dich denn, ist denn mal in der Familie darüber gesprochen worden, dass du vielleicht mal, mit Joggen ist das ja nicht getan, dass du mal vielleicht in die Klinik gehst für eine Weile und mal so richtig rundherum betreut wirst? Auf die Idee würde mein Vater gar nicht kommen, bin ich der Meinung, weil mein Vater ist ziemlich sturköpfig und ist der Meinung einfach, ich muss abnehmen und muss dafür trainieren. Und ach so, der meint, du musst mal ein paar Mal ums Haus joggen und dann ist es schon erledigt, das Problem. Nein, er sieht es halt schon strenger und er kam mir dann auch immer mit, ja, und von wegen, ich muss nicht zur Schule und ich soll lieber zu Hause bleiben und dann kümmert er sich richtig darum, dass ich abnehme und dann Ist es denn so, dass dein Vater dir auch irgendwie die Essensrationen kürzt? Oder darfst du da schon alles dir so kaufen und essen, was du möchtest? Naja, also mein Vater bestimmt dann das, was meine Mutter einkauft, aber er kann mich halt nicht draußen kontrollieren, weil... Also du hast schon ein bisschen Geld zur Verfügung und kaufst dir dann auch Kleinkram? Naja, ich habe auch einen Nebenjob im Restaurant, da bis ich am Wochenende. Was machst du denn im Restaurant? Na, Tellerwäscher. Tellerwäscher? Also, ja, das geht dann von 15 bis 20 Uhr. Okay, das heißt, da verdienst du ein bisschen Kohle und kannst dir dann auch irgendwie was zu essen kaufen. Wie fühlst du dich denn in deinem Körper, Pascal? Abgesehen von dem Vater jetzt mal. Naja, ich sag es so irgendwie, ich würde schon gerne abnehmen, aber das geht einfach alles nicht so, wie er sich das vorstellt. Mhm. Das glaube ich auch. So wie du deinen Vater schilderst, macht er nun alles falsch, was man falsch machen kann. Andererseits glaube ich nur auch, dass es gerade nicht sehr gut ist, wenn du mit deinen jungen Jahren 1,65 105 Kilo wiegst. Ist ein paar Kilo zu viel. Ist aber auch noch kein Drama. Das heißt, da kann man ja doch eine ganze Menge machen. Eigentlich müsstest du in eine gute psychologische Betreuung zunächst. Und von da aus vielleicht sogar wirklich in eine Klinik, in der du richtig, wirklich sehr professionell betreut wirst, rundherum. Um runterzukommen von dem Fund, nicht wegen deines Vaters, sondern für dich, damit du dich besser fühlst. Damit du auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommst und mehr im Leben teilhaben kannst. Das fände ich wichtig, in die Richtung. Das Problem ist einfach auch schon, dass ich ja schon von Haus aus von überall verspottet worden bin. Ich finde auf keinen Fall, ich kann niemanden ansprechen. Das ist. Pass mal auf, Pascal, du hast mich jetzt auch angesprochen, habe ich dich verspottet? Nee. Auch, ja, aber auch wenn du überall hier in meiner Straße, die Jungs, die machen mich doch schon immer fertig in der Schule, sehe ich doch auch, wenn die hinter meinem Rücken lachen. Klar, aber wenn du zu einem richtigen professionellen Psychologen gehst, kannst du sicher sein, dass der dich nicht verspottet. Das ist dessen Job, dich hinzukriegen. So, jetzt ist meine Sendung gleich rum. Wir werden dich aber auch gleich nochmal anrufen und dann kriegst du eine ganz ordentliche Beratung von meiner Psychologin, wie du das anstellen könntest. Nimm die Sache selbst in die Hand. lass dich von deinem Vater nicht fertig machen. Dein Vater hat so, wie er es macht, Unrecht und er macht es falsch, finde ich. Weil er dich nämlich fertig macht damit. Mach du es von deiner Seite aus, damit es dein Erfolgserlebnis ist irgendwann. Und ich bin sicher, dass du es schaffst. Aber eine Frage habe ich noch. Mach schnell. Kann Ihre Psychologin mir da auch helfen? Weil, wenn ich ehrlich bin, ich habe noch angefangen zu kiffen. Pascal, jetzt ist diese. Kann sie, mit Sicherheit. Die Sendung ist gleich rum. Leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal. Ja? Okay. Bis gleich. In der Technik, Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Festival mit einer freien Themennacht.